Dialog 2. Hertel am Apparat. Frau Sonntag soll mich anrufen. Noch heute. Ich muss für morgen absagen. Wie bitte? Wer soll Sie anrufen? Frau Sonntag, Zimmer 102.